ist die Welt frei. Das Synonym des freien Wortes. Ehrlich, klar und laut. Eine Macht trotz der Verbote. Welche dienen zur Versorgung. Ja! Harte Musik, harte Herzen. Wir sind ein Positiv.